B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jartschik und folgenden Themen. Stoibers Traum, Bürokratieabbau in Europa vorantreiben. Aber wie? Ashtons Schicksal, 100 Tage EU-Außenchefin, doch keiner merkt es. Warum bloß? Sarkozys Ängste, Regionalwahlen in Frankreich mit starken Sozialisten. Na und? Sowie schließlich Litauens Wiedergeburt, 20 Jahre unabhängig von Moskau. Wirklich? Den Job in Berlin wollte er nicht haben. In Brüssel, da sollte er sich wohlfühlen. Edmund Stoiber, einst Ministerpräsident und Kanzlerkandidat, heute für die Abschaffung europäischer Bürokratie zuständig. Keine angenehme Aufgabe. Vor allem, wenn man allen nur Gutes tun will, die Betroffenen aber gar nicht beglückt werden wollen. Zum Beispiel bei der Entlastung von Kleinfirmen in Europa. Sie werden künftig von den detaillierten Bilanzpflichten ausgenommen. Das hat das EU-Parlament beschlossen. Die Initiative dazu kam von Edmund Stoiber. Martin Durm über einen, der auszog, um den Bürokraten den Kampf anzusagen. Wir haben, die Abschaffung der Notwendigkeit. Edmund Stoiber bei dem Versuch, überflüssige EU-Bürokratie abzubauen. Das ist die Aufgabe des früheren bayerischen Ministerpräsidenten, der bei der EU-Kommission ein Sachverständigengremium für Bürokratieabbau leitet. Unter anderem will Stoiber Kleinunternehmer von der Pflicht befreien, eine sogenannte Jahresabschlussbilanz zu veröffentlichen. Handwerker, Bäcker, Gärtner. Bislang mussten die doppelt buchführen, um unter anderem die EU über ihre geschäftliche Situation zu informieren. Damit muss Schluss sein, sagt Stoiber und fordert Entlastung. Für Betriebe unter 1 Million Euro Umsatz und bis zu 10 Mitarbeiter. Stoibers Vorschlag wurde letzte Woche vom Europäischen Parlament abgesegnet. Fast alle Fraktionen haben ihn unterstützt. Die Sozialdemokraten genauso wie der konservative Markus Ferber, bayerischer Parteifreund von Stoiber. Zunächst mal geht es darum, kleine, mittlere Unternehmen von Lasten zu befreien, die sie nur wegen der Europäischen Union erbringen müssen. Dazu gehört diese Bilanz mit dazu. Es macht keinen Sinn, dass ein Unternehmen, das nur einen lokalen oder regionalen Markt bedient, dass das wirklich europäische Vorschriften einhalten muss. Dafür ist keine Abschlussbilanz notwendig. Brüssel will nicht mehr, sondern weniger Bürokratie. Das soll in einer EU-skeptischen Öffentlichkeit positive Schlagzeilen machen. Weg also mit doppelter Buchführung und Jahresabschlussbericht. Problematisch daran ist nur, dass die Brüsseler Vorschläge in vielen Kleinbetrieben längst nicht so gut ankommen, wie sie gemeint sind. Doppelte Buchführung ist absolut notwendig. Martin Reimer, Kleinunternehmer im Gartenbau. Vielleicht nicht für den Kleinstbetrieb, der ohne Mitarbeiter auskommt. Kioskbesitzer, der alleine arbeitet, der braucht es wahrscheinlich nicht. Aber auch für den ist es eher positiv, wenn er das macht. Dann hat er nämlich einen Überblick über seine Zahlen, als wenn er das nicht macht, weil dann hat er wirklich Probleme, wenn er keinen Überblick über seine Zahlen hat. Die Industrie- und Handelskammer in Freiburg warnt Kleinbetriebe inzwischen davor, auf Jahresabschlüsse zu verzichten. Das sei blanker Unsinn, sagt Simon Kaiser von der IHK, weil Banken bei der Kreditvergabe die entsprechenden Daten verlangen. Aus unserer Sicht sind natürlich Jahresabschlüsse nicht reiner Selbstzweck. Im Gespräch mit den Unternehmen hören wir auch immer wieder, dass da bei weitem eigentlich der Nutzen den Aufwand überwiegt. Es gibt natürlich auch andere Stimmen. In den obersten Etagen der Handels- und Handwerkskammern sind die Funktionäre dafür. Stoibers Vorschläge, heißt es, würden Kleinbetriebe europaweit um geschätzte 6 Milliarden Euro entlasten. Doch vor Ort bleibt man skeptisch. Die EU ist nicht mein Problem. Mein Problem sind die nationalen Regelungen, speziell Deutschland, was jetzt zum Januar anlief. Seit Januar müssen Kleinbetriebe in Deutschland monatlich alle Arbeitnehmerdaten einer zentralen Speicherstelle zukommen lassen. Das seien echte bürokratische Hürden, klagt Reimer. Seit Monaten gibt es auch ein neues deutsches Gesetz, das die Nutzungszeiten von 57 Gartengeräten detailliert regelt. So weit wie Deutschland wäre nicht mal Brüssel gegangen. Edmund Stoiber, der Kämpfer gegen wuchernde Bürokratie, sollte womöglich doch noch nach Berlin. Seit 100 Tagen hat Europa endlich eine Ansprechpartnerin in Sachen Außenpolitik. Schön. Man könnte gleichzeitig aber auch fragen, und jetzt? Catherine Ashton jedenfalls sorgt nicht wirklich für Furore Und auch die Zahl jener, die sie täglich anrufen möchten, hält sich in engen Grenzen. Was wiederum nicht unbedingt ausschließlich an der Lady aus Großbritannien liegt. Nein, hier spielen auch Machtkämpfe der üblich verdächtigen EU-Alpha-Männchen eine ganz gewichtige Rolle. Martin Bohne über 100 Tage Ashton und die Frage, so what? Kann das alles Zufall sein? Beim kürzlichen Treffen der EU-Außenminister im spanischen Córdoba wurde eine Teilnehmerliste mit Fotos an die Presse verteilt. Wer darauf fehlte, war Catherine Ashton, seit dem 1. Dezember letzten Jahres die hohe Vertreterin der EU für die Außenpolitik. Vor der Pressekonferenz zum Abschluss der Beratungen wurde den Journalisten nur der gastgebende spanische Außenminister angekündigt und nicht Lady Ashton, die laut EU-Vertrag die Versammlungen der Außenminister leitet. Und schon im Einladungsschreiben an seine Ministerkollegen hatte der Spanier den Namen der Britin penetrant falsch geschrieben, mit K statt C für Catherine. Kleine Nadelstiche eines der erfahrensten europäischen Diplomaten, der die Hackordnung klarmachen will. Und einen außenpolitischen Dingen bisher weidlich unbeleckte Frau, die sich nicht dagegen wehrt. Das passt ins Bild, das Lady Ashton in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit abgegeben hat. Wenn sie überhaupt in die Schlagzeilen kam, dann durch Pleiten, Pech und Pannen. Peinlicher Höhepunkt dabei, Libyens Herrscher Gaddafi kündigt der Schweiz den Heiligen Krieg an. Und Ashton findet lediglich den Zeitpunkt der Kriegserklärung unglücklich. Die Presse überbietet sich in wenig schmeichelhaften Bezeichnungen. Vom Aschenputtel mit Jetlag über Lady Who bis zur bangen Baroness. Fühlt sie sich unwohl bei all der Kritik? So die Frage eines Journalisten in Córdoba. You asked me whether I felt uncomfortable. No, I don't. Nein, das tue ich nicht. In Córdoba zerrissen die Außenminister ein Papier, das Ashton über den unter ihrer Leitung zu schaffenden Europäischen Auswärtigen Dienst vorlegte. Sie habe sich dabei zu sehr den Interessen der EU-Kommission gebeugt. Ashton, und das ist das Neue an ihrem Amt, gehört als Chefin des Rates der Außenminister auch der EU-Kommission als Vizepräsidentin an. Dieser sogenannte Doppelhut, einst gefeiert als Einstand in eine europäische Außenpolitik aus einem Guss, entpuppt sich für Ashton als Mühlstein. Statt über den beiden Institutionen zu stehen, wird sie zwischen beiden zerrieben. Ashton versucht, das Ganze positiv zu sehen. And I just want to actually pay tribute to all the institutions who've been very busy and active in giving me ideas and thoughts. I think that's really positive, not negative. Ich versuche halt allen Institutionen gerecht zu werden. Und alle waren sehr aktiv dabei, mich mit Ideen und Gedanken zu versorgen. Ich denke, das ist richtig positiv und nicht negativ. Franziska Brandner, die grüne Außenpolitik-Expertin im Europaparlament, sieht das eher als Schwäche. Sie lässt sich da von allen Männern rechts und links ihre Sachen wegnehmen. Und meiner Meinung nach ist sie da die Getriebene des Spiels gerade und hat gar nicht mehr die Oberhand. In Córdoba hat die britische Baroness trotz aller Kritik an ihrem Papier erstmal eine Atempause gewonnen. Die Außenminister stellten sich unisono hinter sie, zumindest im Prinzip. So wie Guido Westerwelle. Ich finde, dass die Kritik an Lady Ashton in weiten Teilen unangebracht ist. Ich möchte ihr auch sehr persönlich Rückenstärkung geben, denn ich möchte, dass wir als Europa in der Welt dadurch erfolgreich sind, dass wir mit einer Stimme sprechen. Und auch Westerwelles schwedischer Amtskollege Carl Bildt findet die meiste, also nicht alle, Kritik überzogen. Sie soll all das machen, was früher mehrere gemacht haben. Sie soll überall zugleich sein und dazu muss sie in Brüssel einige gewaltige bürokratische Kämpfe ausfechten. Das ist wirklich ein hartes Stück Arbeit. Ein hartes Stück Arbeit, für das Cathy Ashton denkbar schlechte Ausgangsbedingungen hat. Ihre Mitarbeiter muss sie sich erst mühsam zusammensuchen. Anfangs hatte sie in ihrem Büro nicht einmal ein Telefon. Sie legt schon mal 20.000 Flugkilometer in einer Woche zurück und hat nicht einmal ein eigenes Flugzeug. Nach Córdoba nahm sie der französische Außenminister mit. Nach Haiti flog sie zuvor mit einem spanischen Regierungsflugzeug, zurück mit einer Linienmaschine. Sie beschwert sich nicht. It is difficult, without question, but I've been fortunate in being able to find ways of making it work. Es ist schwierig, keine Frage, aber zum Glück finden sich immer Wege, dass es doch funktioniert. Aber bei all diesen Schwierigkeiten bleibt die inhaltliche Profilierung auf der Strecke, beklagt die Europaabgeordnete Franziska Brandner. Was ich schwerwiegend fand, ist, dass sie bei keiner dieser Punkte jetzt, sei es Haiti-Krise, sei es aber auch Israel-Palästina oder Bosnien-Balkan-Reise, neue Initiativen angestoßen hat. Und so scheiden sich in Brüssel die Geister zwischen denen, die Cathy Ashton als Fehlbesetzung abgeschrieben haben und denen, die ihr die Steherqualitäten zutrauen, um das Blatt noch zu wenden. Noch stellen sie in den französischen Regionalparlamenten die Mehrheit. Wenn es allerdings nach dem Willen von Monsieur le Président de la République geht, dann soll sich das gründlich ändern. Die Rede ist von der Machtstellung französischer Sozialisten außerhalb der Schaltzentrale von Paris. Eine Machtstellung, die Konservative mit Nicolas Sarkozy an der Spitze unbedingt brechen möchten, koste es, was es wolle. Nicht zuletzt auch deshalb zettelten sie die unsägliche Debatte über die nationale Identität an, genauso wie die Burka-Verbotsgesetzesinitiative, die selbst manch einem konservativen Politiker ganz erhebliche Bauchschmerzen bereitet. Heute und am kommenden Sonntag wird sich nun entscheiden, ob Sarkozys Traum, die Machtstellung des Sozialisten in den Regionalparlamenten einzudämmen, in Erfüllung geht oder vielmehr zu einem Albtraum mit nationalen Auswirkungen werden könnte. Christoph Wyss über eine Schicksalswahl mit großen Dimensionen. Sogar an seinem 56. Geburtstag vor ein paar Tagen hatte François Fillon noch einen Wahlkampfauftritt. Frankreichs Premierminister hat in den vergangenen Wochen eine regelrechte Tour de France veranstaltet. Fast jede der 22 Regionen im Mutterland hat er bereist, um seinen konservativen Parteifreunden im Kampf um die Mehrheit in den Regionalparlamenten zu helfen. Zunächst mal ist das ja meine Aufgabe. Ich bin schließlich verantwortlich für die Regierungsmehrheit. Meine Freunde in den Regionen verfolgen die gleichen Ziele wie die konservative Partei. Da ist es doch selbstverständlich, dass ich zu ihnen gehe und sie unterstütze. Fillons Wahlkampfeinsatz ist wohl kalkuliert. Der Regierungschef wirkt besonnen, verlässlich, sympathisch. Ganz anders als der hyperaktive Präsident, von dem viele Franzosen knapp 3 Jahre nach seinem Amtsantritt die Nase voll haben. Sarkozy hatte wirtschaftlichen Aufschwung und mehr Kaufkraft für alle versprochen. Stattdessen bekommt man weniger für den Euro. Die Arbeitslosenquote ist zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder zweistellig. Und die Neuverschuldung beträgt über 8% des Bruttoinlandsprodukts. 3 sind erlaubt. Viele Franzosen werden die letzte landesweite Abstimmung vor der Präsidentschaftswahl 2012 dazu nutzen, Sarkozy einen Denkzettel zu verpassen, auch wenn der das nicht wahrhaben will. Election régionale, conséquence régionale. Election nationale, conséquence nationale. Regionale Wahl, regionale Bedeutung. Nationale Wahl, nationale Bedeutung. Wiederholte Sarkozy im Wahlkampf wie ein Mantra, doch über die vernichtenden Meinungsumfragen konnte er damit nicht hinwegtäuschen. Die Partei des Präsidenten bekommt voraussichtlich nicht einmal mehr 30%. Die Linken und die ökologischen Parteien, die auf nationaler Ebene in der Opposition sind, erreichen spielend die absolute Mehrheit. Die Sozialisten dominieren schon jetzt 20 von 22 Regionen im Mutterland. Nun haben sie gute Chancen, auch noch die letzten beiden konservativen Bastionen zu erobern, das Elsass und Korsika. Frankreichs bekannteste Regionalpräsidentin Ségolène Royal macht das stolz. Ja, die Linke muss wieder erhobenen Hauptes auftreten, sagt die gescheiterte Präsidentschaftskandidatin von 2007, die dem Regionalparlament von Poitou-Charentes an der Atlantikküste vorsitzt. Durch unsere hervorragende Arbeit in der Region haben wir bewiesen, dass wir sehr gut mit Geld umgehen können. In all unseren Gemeinden, in all unseren Regionen. Tatsächlich haben die gut 1800 Abgeordneten in Frankreichs Regionalparlamenten viel mit Geld zu tun. Sie organisieren den öffentlichen Nahverkehr, halten die Gymnasien in Schuss und sie sind Träger der regionalen Museen und Nationalparks. Die Bilanz der sozialistisch dominierten Parlamente kann sich sehen lassen. Doch trotzdem sind die Sozialisten immer noch sehr mit sich selbst beschäftigt. Parteichefin Martine Aubry, die sich nach monatelangen Richtungskämpfen gegen Ségolène Royal durchgesetzt hat, ist nach wie vor umstritten. Besonders mit Kritik an ihr hervorgetan hat sich der langjährige Präsident der Region Languedoc-Roussillon, Georges Fraiche, der hemdsärmelige Sozialist, der vor kurzem wegen rassistischer Äußerungen aus der Partei ausgeschlossen wurde, zieht leidenschaftlich gern gegen die vermeintlich elitären Parteikader aus der Hauptstadt her. Martine Aubry fait de la politique exactement le contraire de ce que j'ai fait toute ma vie. Martine Aubry macht genau das Gegenteil der Politik, die ich mein ganzes Leben lang gemacht habe. Wann immer es irgendwo eine Einweihung gab, bin ich stundenlang geblieben. Ich bin mit den Menschen ins Gespräch gekommen, hatte ein offenes Ohr für ihre Probleme. Aubry macht das Gegenteil. Sie springt aus dem Flugzeug, spult vor den bemitleidenswerten Provinzlern ihre Rede ab und hüpft zurück ins Flugzeug. Die interessiert sich doch keinen Deut für die Region. Das Einzige, was die bewegt, ist ihre eigene Kandidatur bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. 30% plus X, sagen die Meinungsforscher den Sozialisten voraus. Und wären sie nicht so zerstritten, könnte der Wert noch höher liegen. Doch immer mehr Wähler aus dem linken Lager wenden sich den Grünen zu, die sich spätestens seit den Europawahlen im vergangenen Juni als dritte politische Kraft in Frankreich etabliert haben. Im Elsass könnten sie sogar stärker werden als die Sozialisten. Der heimliche Vorsitzende Daniel Cohn-Bendit zeigt sich gegenüber dem potenziellen Bündnispartner dennoch selbstbewusst. Unsere zukünftigen Partner müssen wissen, dass wir keine Fußabstreifer sind. Und wenn sie wirklich mit uns zusammengehen wollen, dann müssen sie lernen, was es heißt, die Grünen zu respektieren. Die beiden Listen, die nach dem ersten Durchgang auf Platz 1 und 2 gelandet sind, kommen eine Woche später in die zweite Runde. Ebenso jede Gruppierung, die über 10% einfährt. Darauf setzen die Rechtsextremen um Jean-Marie Le Pen, dem die jüngsten Diskussionen über Burka-Verbot und nationale Identität Rückenwind verschafft haben. Ob es der Staatspräsident wahrhaben will oder nicht, die regionale Abstimmung wird beinahe vollständig von nationalen Themen überlagert. Sie wird zu einer Abrechnung mit der Politik von Nicolas Sarkozy. Für litauische Historiker gibt es keine Zweifel. Bestimmt sei es dem Mut und der Entschlossenheit von Vitaus Landsbergis zu verdanken gewesen, sagen sie, dass sich die einstige Sowjetrepublik Litauen aus Moskaus Obhut lösen konnte. Das war vor 20 Jahren, das war nicht einfach und auch nicht unblutig. Aber es ging, trotz unzureichender Unterstützung aus dem Westen und gegen den Willen des gerade in Deutschland so beliebten Michail Gorbatschow. Die Erinnerung an die ruhmreiche Vergangenheit wird allerdings ein wenig getrübt. Litauen ist mittlerweile zwar in der EU und der NATO, aber ganz unabhängig vom großen Nachbarn noch immer nicht. Birgit Johannsmeier über die schwierige Gratwanderung Litauens zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Es lebe Litauen. Jubelnd empfangen die Abgeordneten ihren frisch gewählten Parlamentspräsidenten im Sitzungssaal. Vytautas Landsbergis, Leiter der nationalen Bewegung Sąjūdis. In den ersten freien Wahlen ist ihm der Sprung an die Spitze der Sowjetrepublik Litauen geglückt. Aber jetzt, am 11. März 1990, soll diese Sowjetrepublik von ihrem obersten Rat abgeschafft werden. Wir Litauer wollten endlich ein Ende der 50-jährigen Besatzung Litauens sehen, die eine Folge des Hitler-Stalin-Paktes war. Die westlichen Siegermächte ließen uns nach dem Zweiten Weltkrieg einfach unter der Herrschaft der Sowjetunion. Aber wir wollten unsere Freiheit zurück. Jeder von Ihnen hat für oder gegen die Wiederherstellung der Unabhängigkeit des litauischen Staates gestimmt. Ich rufe Sie nun einzeln auf. Brazauskas, dafür. Šepetys, dafür. Algirdas Brazauskas, bisheriges Staatsoberhaupt und Vorsitzender der Kommunistischen Partei, und sein Propagandachef Lionginas Šepetys heben die Arme zum Sieg. Beide haben Sąjūdis unterstützt. Im Dezember 1989 verließen sie die Kommunistische Partei der Sowjetunion und gründeten die eigene litauische KP. Die Partei verzichtete auf das staatliche Machtmonopol, erklärt Lionginas Šepetys und rief die ersten freien Wahlen aus. Wir haben uns immer als Litauer gefühlt. Deshalb waren wir Kommunisten. Nur in der Kommunistischen Partei konnten wir Posten besetzen und nationale Ziele erreichen. Als Sąjūdis gegründet wurde, waren mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder Kommunisten. Es gab auch Kommunisten, die in der UdSSR bleiben wollten, aber nur wenige. Moskau hat versucht, uns zur Umkehr zu bewegen, aber wir haben abgelehnt. Was die Abgeordneten hinter verschlossenen Türen besprechen, dürfen ihre Anhänger auf der Straße über Lautsprecher verfolgen. Auch der angehende Historiker Avidas Anušauskas fiebert mit. Die ehemalige Sowjetunion steckte 1990 in einer tiefen Krise. Unsere Eltern erzählten, dass ein Arbeiter bis 1940 für sein Gehalt alles kaufen konnte. Aber in unserer Sowjetrepublik waren die Geschäfte leer. Deshalb waren alle für einen Austritt aus der UdSSR. Dabei hatte Michail Gorbatschow gehofft, uns in einer reformierten Union zu behalten. Michail Gorbatschow war seit 1985 erster Mann im Kreml. Seine Politik für mehr Offenheit und Demokratie half Litauen ungewollt auf dem Weg in die Unabhängigkeit, erklärt Vytautas Landsbergis. Gorbatschow war ein Symbol der Reformen, nur sollten sie unter der Kontrolle Moskaus bleiben. Aber kleine Länder wie Litauen forderten mehr und mehr. Gorbatschow und sein Reformflügel kamen an ihre Grenzen. Am 11. März 1990 um 18.10 Uhr ist es soweit. Vytautas Landsbergis verkündet das Ergebnis. 124 sind für die Unabhängigkeit, niemand ist dagegen und 6 haben sich enthalten. Das Gesetz ist verabschiedet. Ich gratuliere dem Obersten Rat, ich gratuliere Litauen. Wie aber würde die internationale Gemeinschaft reagieren? Island habe als einzige Regierung Litauen sofort anerkannt, erinnert sich Vytautas Landsbergis. Der deutsche Bundeskanzler hingegen habe ihn gebeten, den Austritt aus der Sowjetunion rückgängig zu machen, um Michail Gorbatschow nicht zu verärgern. Das einzige Interesse von Helmut Kohl galt der Wiedervereinigung Deutschlands. Er wollte nicht, dass die baltischen Länder ins Spiel kamen und setzte sich in Moskau nicht für uns ein. Am 13. Januar 1991 greift Moskau zu den Waffen. 15 Menschen sterben in Litauen. Boris Jelzin klagt Michail Gorbatschow als Mörder an. Mit dem Putsch in Moskau zerbricht die ehemalige Sowjetunion und Litauen wird weltweit anerkannt. Im Jahr 2004 wird der junge Staat Mitglied der NATO und der EU. Ganz frei von Moskau werde seine Heimat aber wohl nie, klagt Vytautas Landsbergis. Ende Dezember wurde der Atomreaktor Ignalina auf Wunsch Brüssels abgestellt. Jetzt muss Litauen seine Energie aus Russland beziehen. Vytautas Landsbergis sitzt heute im EU-Parlament. Er weiß, was es bedeutet, unter dem Diktat Moskaus zu leben und möchte das seinen westeuropäischen Kollegen vermitteln. Leider ohne Erfolg. Denn Europa hat an Litauen vorbei die Ostsee-Pipeline auf den Weg gebracht. Die Ostsee-Pipeline schneidet die Balten vom Rest Europas ab. So kann Russland Litauen jederzeit mit einer Energieblockade bestrafen. Russland will die Ostsee in eine Gazprom-See überführen. Sie verstehen diesen Teil der Welt immer noch als Teil Russlands. Will Moskau sogar die EU in eine Gazprom-Union überführen? Vor 20 Jahren hat Litauen seine Unabhängigkeit wiederhergestellt und seinem großen Nachbarn Russland den Rücken gekehrt. Aber bis zum heutigen Tag müssen die Litauer erfahren, dass es ganz ohne Moskau offenbar auch nicht geht. Aus Vilnius, Birgit Johannsmeier. So viel im Europareport heute.